Ahnen veröffentlicht und sie im Untertitel als eine Zwischenbemerkung zum Begriff des Politischen charakterisiert. Dieser Untertitel erinnert an ihre Schrift von 1927, die ja der Begriff des Politischen hieß und die schon im ersten Satz auf die Unterscheidung von Freund und Feind, auf den Gegensatz von Freund und Feind, als die wesentlich politische Unterscheidung abhob. Wahrscheinlich werden wir auf diesen immanenten Zusammenhang Freund-Feind auf der einen Seite, Partisan auf der anderen Seite nachher zurückkommen können. Klar. Partisanentheorie. Wir werden dieses große Thema, vielleicht ein uferloses Thema in diesem Gespräch von etwa einer Stunde, nicht ausloten können, sondern nur wenige Charakteristiken geben. Wir sind übereingekommen, uns auf vier Kriterien zu beschränken, die Sie in Ihrer Schrift Theorie des Partisanen angegeben haben. Auf diese vier Kriterien, damit wir uns des Phänomens des Partisanen versichern können. Ich darf diese vier Kriterien aufzählen. Das erste, die Irregularität. Das zweite, die gesteigerte Mobilität der Kampfführung. Das dritte, das gesteigerte politische Engagement. Das vierte, der tellurische Charakter des Partisanen, wie Sie ihn nennen. Das sind sie. Diese vier Kriterien, wenn ich das sagen darf, ohne sie unterbrechen zu wollen, sind Arbeitsmittel für die wissenschaftliche Arbeit. Das soll also keine endgültige Lösung des unermesslichen Partisanenproblems sein, sondern ist ein vorläufiger Anfang. Das Partisanenproblem wird sich entwickeln, hat sich ja auch in der Zeit dieser Publikationen seit 1927 ahnte man ja noch nichts vom Partisanenproblem. Nein, da begann er in China gerade erst. Begann das doch erst in China. Und 1963, in der Zwischenzeit, in diesen 7 Jahren, hat sich die Sache ja in einer ungeheuerlichen Weise gesteigert. Ja. Die Frage für mich wäre jetzt, ob diese vier Kriterien, Irregularität, Mobilität, politisches Engagement und tellurischer Charakter, ob die heute noch gültig sind, das wäre eine interessante Frage, denn die Entwicklung ist so rapide gegangen, dass man ihr ja nur mit Mühe folgen kann. Infolgedessen hängt viel davon ab, ob es mir gelungen ist, mit diesen vier Kriterien den Anfang überhaupt einer rationalen Erörterung dieses schwierigen und im Kern vielleicht irrationalen Vorganges Partisanentum zu erfassen. In einer Schrift über ihr Buch habe ich gerade gelesen, dass irgendjemand vermisst, dass sie, ob sie angeben nun oder nicht angeben, ob es sich um hinreichende oder notwendige Bedingungen handelte. Ja. Ich glaube, Pete Thomason ist es, der diese Frage an ihre Schrift richtet. Jawohl. Aber es geht wahrscheinlich zu weit. Das geht zu weit, das ist richtig. Ich habe diese Methode, die mir eigentümlich ist, die Phänomene an mich herankommen zu lassen, abzuwarten und sozusagen vom Stoff her zu denken, nicht von vorgefassten Kriterien. Das können Sie phänomenologisch nennen, aber ich lasse mich nicht auf solche allgemeinen methodologischen Vorfragen ein, das würde ja ins Uferlose führen. Ich glaube, wir bleiben bei diesen vier Kriterien, ja, nicht? Und fangen einfach mal an bei der Irregularität. Und Ihrem Gegensatz, den Sie mit erwähnen werden, der Regularität. Der Regularität, selbstverständlich, nicht? Und vielleicht auch noch, wie weit in diesem Gegensatz Irregularität und Regularität der gefährliche und hintergründige Gegensatz von Illegalität und Legalität steckt. Ja. Das ist ja der Hintergrund dabei, nicht wahr? Ja. Herr Professor, wie würden Sie jetzt zunächst mal einfach das Reguläre des Nicht-Partisanen, des normalen Soldaten charakterisieren? Das Reguläre ist selbstverständlich die reguläre Armee. Insofern ist unser Ausgangspunkt kriegswissenschaftlich, militärwissenschaftlich. Ja. Ich bleibe bei dem militärischen Phänomen. Und das ist nötig, um nicht also gleich ins Allgemeine, revolutionär, allgemeine und so weiter hineinzugeraten. Also das Reguläre ist die reguläre Armee. Die reguläre moderne Armee, die es heute noch gibt.